Tunnel den sozialen Frieden retten, kann ein wirklich schönes Hobby sein. Die sanften Stiftungswesen schweben durch den Wald von Charity davon, beim Spendenmarathon. Und die Armee der elitären Vertrogen hat die Mont Blanc-Füller gezogen. Trotz Missgunst, Blick und Neid, hier kommt es mir leid. Und dann fahren wir ganz alleine, oh Mann, eine Weile. Und wir schmeißen, was wir haben, Scheine in den Kragen. Und dann fühlen wir so das Leben, wie wir teilen, mehr zu geben. Wir haben nicht sagen, was wir konnten, Empathy most wanted. Was wir konnten, schmeißen, was wir haben, Scheine in den Ein neuer Montag. Ein paar Zitate. Die Vorsehung Gottes ist auf Seiten der klaren Köpfe. Harriet Beecher Stowe. Und eine Träne zu trocknen ist ehrenvoller als Ströme von Blut zu vergießen. Lord Byron. Historische Ereignisse. Vor 75 Jahren gab es eine deutsche Marionettenregierung in Ungarn. Was heute manche gerne hätten in anderen Staaten, das gab es schon immer. Marionettenregierungen. 8 deutsche Divisionen besetzten am 19. März 1944 im Rahmen des Unternehmens Margarete, das von Admiral Miklos Horthy, der lebte von 1868 bis 1957, als Reichsverweser autoritär gelenkte Königreich Ungarn. Das Militär des mit Deutschland verbündeten Landes leistete keinen Widerstand. Horthy blieb im Amt, die Deutschen installierten eine Marionettenregierung unter Dome Sorgiai, der lebte von 1883 bis 1946. Ein paar Worte zum Hintergrund dieser Geschichte. Nach der alliierten Landung auf Sizilien 1943 fürchteten die Deutschen, dass Ungarn und Rumänien mit den Alliierten im Geheimen verhandeln und eine Landung auf dem Balkan ermöglichen könnten. Der ungarische Regierungschef Miklós Kalai, der lebte von 1887 bis 1967, hatte tatsächlich über geheime diplomatische Kontakte Möglichkeiten einer Kooperation mit den Westmächten sondiert. Und das waren die Folgen. Die Marionettenregierung Soltai schickte weitere Kontingente in den Krieg gegen die UdSSR und unterzeichnete ein für Ungarn nachteiliges Wirtschaftsabkommen. Sie ermöglichte zudem die von Horthy bis dahin verweigerte Judenverfolgung. Durch 107 Gesetze wurden Juden in Ungarn entrechtet. Am 27. April begannen Massendeportationen nach Auschwitz. Noch ein Ereignis. Vor 100 Jahren, am 20. März 1919, erhielt das Bauhaus seinen Namen. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs sollte in Deutschland die monarchische Untertanenkultur einer demokratischen Gesinnung weichen. Zum Ausgangspunkt dieses Vorhabens entwickelte sich die thüringische Stadt Weimar. Dort legte die Nationalversammlung 1919 nicht nur das Fundament für die neue Republik. Zeitgleich entstand eine Bewegung, die über die Zusammenführung von Handwerk und Kunst, Architektur, Design und experimenteller Lebensführung eine neue Gesellschaft formen sollte. Für eine Akademie beantragte das Lehrerkollegium der Weimarer Hochschule für Bildende Künste auf Anregung des Architekten Walter Gropius am 20. März 1919 den Namen Staatliches Bauhaus in Weimar. Bereits im folgenden Monat konnte die Arbeit unter seiner Leitung aufgenommen werden. Bauhaus bezog sich auf die Bauhütte, den Werkstattverband des mittelalterlichen Kathedralbaus. Zunächst dominierte also die romantisch-konservative Idee, die handwerkliche Zunfttradition aufzugreifen. Gropius gewann namhafte Lehrer wie Paul Klee, Lionel Feininger, später Wassily Kandinsky und Marianne Brandt für die Ausbildung. Unter dem wachsenden Druck von rechts geriet die inzwischen international und eher links ausgerichtete Gemeinschaft in Bedrängnis. 1925 erfolgte der Zwangsumzug nach Dessau und 1932 nach Berlin. Mit der Machtübernahme Hitlers fand das Bauhaus sein Ende, doch seine Ideen wirken noch immer weiter. sagen, wir sind unterwegs mit allem, was wir haben, die Algorithmen zu zerschlagen. Der Data-Punkt ist hoch auf dem Freeway von San Francisco. Hinter diesen Hügeln Richtung Süden, aus Palo Alto liegen. Hallo Herr Kaiser, setzen Sie sich zu uns und erzählen Sie von den Zeiten in der Bank, in der Sie arbeiteten. Die Wäsche wäscht sich von alleine, was ich meine ist, niemand braucht mal jemanden, der hinter einem Schalter sitzt. Die Leute kannten mich, nannten mich beim Namen und wenn sie mich dann sahen, fragen sie Herr Kaiser, wohin mit dem Ersparten für das Enkelkind. Sie waren gut beraten in dem Raum, wo jetzt die Geldautomaten sind. Da kommt Gina, man sagt, sie habe zugelegt. Kaum zu glauben, dass sich in jeder Videothek mindestens einer dieser Filme mit ihr fand, der mit dutzenden Kopien hinter einem schmierigen Vorhang stand. Sie sagt VHS, DVD, Blu-ray, all the way down, down aus der Traum. Und kaum drehen sich ihre Sachen hier im Kreis, muss sie lachen, bis zu heiß wie Video 2000. Sagen, wir sind unterwegs mit allem, was wir haben, die Algorithmen zu zerschlagen. Und dass die Benzinkanister und Streichhölzer uns gehören. Dann Palo Alto. Glaub mir, ich wollte echt nur wissen, was hinter diesem Spiegel ist und wirklich nicht, dass er zerbricht. Wollte mich nicht schneiden mit der Scherbe, dass die Erde aufhört sich zu drehen und dass sie mich dann mitnehmen. Ich wachte auf in diesem Raum mit der Kamera. Ich sagte nur, dass es die Langeweile war, als ich ein Lasso aus dem Bademantelgürtel machte, das Bett mein Pferd und die Kühe dann nach Hause brachte. Wo hätte ich mich da denn noch aufhängen sollen? Ja, das ist ein Lied von dem neuen Album der Gruppe Ketka. Ich kann nur sagen, das ist richtig fetziger und auch politisch engagierter Indie-Rock. Das war nun wirklich nicht zu erwarten. Also nur 16 Monate nach ihrem letzten Album Ich versus Wir kündigen Ketka mit der Single Palo Alto ihre neue EP, Der süße Duft der Widersprüchlichkeit, an. Im Moment ist die Band aus Hamburg wieder auf Tour. Mit ihrem aktuellen Album Ich versus Wir veröffentlichten Ketka 2017 ein Album, das gleichzeitig Bestandaufnahme und Vision war, das unseren Umgang mit dem Begriff Gesellschaft verhandelte. Nun schiebt die Band 5 neue Songs nach. Keine Überbleibsel aus den früheren Aufnahmen, keine Resteverwertung, sondern 5 Stücke, die als Komplementärwerk zu Ich versus Wir funktionieren. Das Album ergänzen und neue Blickwinkel und Bedeutungsebenen eröffnen. Wir hatten vorhin gehört, die Single Palo Alto, die Ketka vor wenigen Tagen als ersten Vorboten darauf veröffentlichte, treffen unterschiedliche Verlierer der Digitalisierung aufeinander. Der Kulturjournalist, der Plattenladenbesitzer, die Pornodarstellerin, der Bankangestellte, nur 4 Beispiele für die unter die Räder gekommenen. Zusammen mit dem Erzähler fragen sie sich nach Palo Alto, dem Mekka der IT-Industrie, fahren und den ganzen Laden in die Luft jagen oder mit der Fehlersuche doch bei sich selbst beginnen. Ein paar Tourneedaten, die sind also schon den ganzen Monat unterwegs. Der nächste Termin ist am 13.06. Rock am Berg, dann am 15. Juni in Leipzig, am 13. Juli in Münster. Und den ganzen Sommer über gibt es viele, viele Auftritte der Gruppe Ketka. Und jetzt gehst du schon als mutig, weil du Songs schreibst, Selbstverständlichkeiten raushaust und dann dranbleibst bei Wohlfühlen in deiner kuscheligen Hippie-Blase, so wie all die Promo-Noten in der Promo-Phase. Rock gegen Recht, spielen klar, wenn's in den Zeitplan passt. Wohlfühlen, wenn man das Böse mal eine Zeit lang hasst. So wie Pop-Redakteure im Überfinden der Lehre, High

als angebliche Spionin zum Tod verurteilt und am 16. September 1942 in Saratow erschossen. Frühling in Madrid ist eine Erzählung von 1937, abgedruckt in Deutsche Zentralzeitung Moskau, Jahrgang 12, Nummer 99 vom 1. Mai 1937. Ich bin stolz, zu den Reihen der internationalen Brigaden gehört zu haben. Das ist eine Erinnerung, die meine alten Tage erhält. No pasarán. Pasaremos. Riego-Hymne. Sie wurde 1820 als Marschlied für das heilige Bataillon des Generals und Revolutionärs Rafael del Riego geschrieben und gilt seither als die spanische Marseillaise. 1931 wurde das Lied die offizielle Hymne der Zweiten Spanischen Republik. Besingt mit Stolz und Ehrfurcht die tapferen Kameraden, die auf den Barrikaden gefallen für Madrid. Die Menschheit wird staunen beim Klang unserer Lieder und sehen in uns wieder die wahren Söhne der Fit. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit. Wir siegen oder sterben, wir treu dem heiligen Leid. Riego sei Vorbild, er wusste zu wagen, in Urenkeltagen wird leuchten noch sein Mut. Er wagte zu kämpfen, besiegte die Knechte der pfäffischen Mächte, vertrieb die Bourbonenbrut. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit. Wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Halt. Herbei zu den Waffen, nur sie können noch richten, nur sie können vernichten, Verbrechen, Gewalt und Betrug. Und so hat wohl immer ein Volk kämpfen müssen, dem die Geduld gerissen, der Tag der Freiheit schlug. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit, wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Eid. Deine Schuhe sind kaputt und deine Hose ist zerrissen und dein Konto überzogen und dein Kleidungsstil beschissen. Deine Wohnung ist eine strahlende Atommülldeponie und unter deinem Bett wohnt eine Madenkolonie. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du stehst schwankend vor mir mit glasigem Blick und du sagst, ich hab's getan und es gibt jetzt kein Zurück. Ich hab Kokain und Speed und LSD genommen, ist mir einfach so von selber in den Sinn gekommen. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du schläfst mit Männern und Frauen und Krokodilen und Pferden. Ich steh einfach so daneben und ich frag, was soll das werden? Und du sagst, es doch egal, leg dich dazu und sei dabei. Tut zwar irgendwie weh, aber macht irgendwie auch high. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du trinkst eine Flasche Schnaps, brauchst eine Stange Zigaretten und fällst kotzend ins Koma. Du bist nicht mehr zu retten und dann fahr ich dich ins Krankenhaus und du bist klinisch tot. Dann wachst du auf und sagst, ich will hier raus, du Idiot. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Und seit heute hab ich mir an dir ein Beispiel genommen. Ich bin endlich auf den Mund und bei mir selber angekommen. Kann die Sau noch nicht mal rauslassen, die ist schon viel zu fett. Also bleib ich hier die nächsten 20 Jahre im Bett. Und du fragst mich, fühlst du dich so wohl? Und ich sag Rock'n'Roll. Wir sind zu zweit auf einem anderen Planeten und wir werden uns heute Abend garantiert verspäten. Ich bin irgendwie erschöpft und du bist ganz schön durch den Wind. Das liegt daran, dass wir beide längst gestorben sind. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Und du fragst mich, fühlst du dich so wohl? Und ich sag Rock'n'Roll. Und wir fragen uns, fühlen wir uns wohl? Und wir sagen Rock'n'Roll. Escoltant Niemann's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. My name is Greta Thunberg. I am a climate activist from Sweden. And today, in this room, there's also, if you can come up, Anuna, Adelaide, Kira, Gilles, I don't know how to pronounce it, but Dries, Toon and Luisa. Wer hat sie nicht gehört? Die kleine Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, die vor einem Monat die Weltöffentlichkeit in Erstaunen versetzt hat mit ihrer engagierten und großartigen Rede. Thousands of children are school striking for the climate on the streets of Brussels. Hundreds of thousands are doing the same all over the world. We are school striking because we have done our homework. And some of us are here today. People always tell us that they are so hopeful. They are hopeful that the young people are going to save the world. But we are not. There is simply not enough time to wait for us to grow up and become the ones in charge. Because by the year 2020, we need to have bended the emissions curve steep downwards. That is next year. We know that most politicians don't want to talk to us. Good. We don't want to talk to them either. We want them to talk to the scientists instead. Listen to them. Because we are just repeating what they are saying and have been saying for decades. We want you to follow the Paris Agreement and the IPCC report. We don't have any other manifests or demands. Just unite behind the science. That is our demand. When many politicians talk about the school strike for the climate, they talk about almost anything except from the climate crisis. Many people are trying to make the school strikes a question of whether we are promoting truancy or whether we should go back to school or not. They make up all sorts of conspiracies and call us puppets who cannot think for ourselves. They are desperately trying to remove the focus from the climate crisis and change the subject. Das war ein kleiner Auszug aus der historischen Rede von Greta Thunberg. Friday for Future nennen die jungen Leute das mittlerweile und jeden Freitag geht's auf die Straßen. Auch am vergangenen Freitag gab es hier in Barcelona eine Schülerdemo und die Erwachsenen beginnen schon sich Sorgen zu machen, dass die süßen Kleinen jetzt gar nicht mehr in den Unterricht wollen am Freitag, sondern für eine Klimapolitik, für eine richtige, gute Klimapolitik demonstrieren gehen. Hunderttausende Jugendliche haben also am vergangenen Freitag wiederum weltweit für einen radikalen Kurswechsel hin zu mehr Klimaschutz demonstriert. Kundgebungen unter dem Motto Fridays for Future gab es in europäischen Metropolen wie Rom, Prag, Wien, Warschau, London, Berlin und auch in dutzenden deutschen Städten. Unter anderem in Berlin, Köln, Dresden und Stuttgart zogen tausende Schüler, Studenten und Unterstützer mit Plakaten durch die Straßen. Die Veranstalter sprachen von 300.000 Teilnehmern in Deutschland. Rund um den Globus waren mehr als 2.000 Kundgebungen und Schülerstreiks in mehr als 120 Staaten angekündigt. Hierzulande rund 200. Hierzulande heißt jetzt in Deutschland. Begonnen hatte die Protestwelle am frühen Morgen in Asien und Ozeanien, wo ebenfalls zehntausende junge Menschen auf die Straßen gingen. Demonstrationen gab es etwa in Sydney, Bangkok, Neu-Delhi und Hongkong. Teilnehmer trugen dabei Plakate wie »Ihr zerstört unsere Zukunft« und »Wenn ihr euch nicht wie Erwachsene verhaltet, tun wir es«. Auf Plakaten in Deutschland hieß es unter anderem »Fehlstunden verkraften wir, Klimawandel nicht« und »Wäre die Welt eine Autofirma, hättet ihr sie längst gerettet«. Guten Tag, Werner. Hallo, wie geht's? Guten Tag. Ja, endlich mal eine positive Nachricht, ne? Das ist ja sehr erfreuliches Zeichen, ja, dass da jetzt auch ganz junge Leute dafür auf die Straße gehen und streiken, nicht zum Unterricht gehen. Ich meine, ich bin früher auch nicht so unbedingt gern zum Unterricht gegangen. Da war ja jede Ausrede irgendwie gut genug. Aber während dem Religionsunterricht haben wir dann Skat gespielt und so. Aber gut, ich will das jetzt nicht lächerlich machen, dass die da auf die Straße gehen, positiv natürlich. Und die letzten, die auf die Straße gegangen sind, waren die Frauen und auch sehr positiv, alles sehr unterstützenswert, sagen wir. Aber wie das kann ja eigentlich und hört sich auch erstmal so an als ein moralischer Appell. Also diese Schüler ja, die wenden sich jetzt also an die Wissenschaftler und an die Politiker und so und die wissen das ja schon jahrzehntelang, sowohl die Wissenschaftler wie auch die Politiker, was abgeht, aber es tut sich halt trotzdem nichts. Und da muss man dann halt weitermachen und weiter nachforschen, würde ich sagen. Warum tun die nichts? Obwohl sie doch genau wissen, was läuft. Ja, was steckt dahinter? Für wen arbeiten die? Ja? Gut, wir wollen nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Im Moment jetzt am Anfang, vielleicht hast du ja noch was Leichteres. Ich würde gerne noch bei dem Thema bleiben, weil die Lage ist wirklich so ernst, dass man vielleicht nicht jetzt so darüber hinweg huschen sollte. Die Erde hat sich nämlich nach Befunden des Weltklimarats, und das ist keine Kleinigkeit, das ist nicht irgendwer, der heißt IPCC, gegenüber der vorindustriellen Zeit um etwa 1 Grad erwärmt. In Deutschland noch etwas stärker. Die Jahre 2015 bis 2018 waren nach Analysen der Weltwetterorganisation die 4 wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Geht es weiter wie bisher, ist Ende dieses Jahrhunderts die Welt wohl gut 3 Grad wärmer. Zu den Folgen gehören, Achtung, mehr Hitzewelle, längere Dürren, sowie mehr Stürme, Starkregen und Hochwasser. Um den Trend zu stoppen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen stark reduziert werden. Und hier sind wir beim Thema. Wer oder was produziert denn diese ganzen Treibhausgase? Eine wunderbar funktionierende, milliardenschwere Industrie nämlich. Bereits seit Monaten boykottieren in vielen Ländern weltweit also junge Leute aus Protest gegen mangelnden Klimaschutzbemühungen einmal pro Woche den Unterricht. Unterstützung bekommen sie auch aus anderen Generationen. So haben rund 20.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Stellungnahme unterzeichnet, um dem Anliegen der Klimabewegung Nachdruck zu verleihen. Auch Eltern stellen sich mit Parents for Future, also Eltern für die Zukunft, an die Seite der Jugendlichen. Sie bitten unter anderem darum, auf Schulverweise und andere disziplinarische Maßnahmen zu verzichten, wenn Schüler für Proteste dem Unterricht fernbleiben. Lehrer und Sozialarbeiter einer Berliner Grundschule kamen gleich mit einer ganzen Klasse zum Protest. Dass die Jugendlichen während der Unterrichtszeit streiken, kritisieren vor allem konservative Politiker, vielleicht sogar mit Recht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU distanzierte sich von Protesten während der Unterrichtszeit. Der 26-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor erklärte der Heilbronner Stimme in der Freitagsausgabe: Politisches Interesse der Schüler finde ich immer gut. Dem können sie aber auch in ihrer Freizeit nachgehen. Ähnlich äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU im Spiegel von vergangener Woche. To win, to get power, that must come to an end. We must stop competing with each other. We need to cooperate and work together and to share the resources of the planet in a fair way. We need to start living within the planetary boundaries, focus on equity, and take a few steps back for the sake of all living species. Gut, das waren noch einmal die Worte der kleinen Greta Thunberg, die dieser großen weltweiten Bewegung natürlich ein wirklich interessantes Gesicht gegeben hat. So knuffelig, wie die aussieht, wird die jeder gerne als Tochter haben und damit hat sie schon die Herzen erobert und hat der Weltklimasache wirklich einen tollen Dienst erwiesen. Das muss man einfach sagen. Die ist dermaßen fotogen, die Medien stürzen sich nur auf die. Die ist mittlerweile der Darling der Medien. Gut so. Ja, das war Greta Thunberg. Letzten Freitag stand ich auf der Via Laietana und hörte ein nicht sehr gewöhnliches Geräusch. Es waren so helle Stimmchen, die da schrien, zornentbrannt. Ich war im Fotokopierladen, trat raus und dann sah ich die jungen Leute da durch die Straße ziehen und schloss mich der Demo ein paar Minuten an, um meine Solidarität zu bekunden. Aber wie gesagt, es waren zu 95% ganz junge Menschen, die da auf die Straße gingen. Schüler und Schülerinnen. Ja, zu diesem Namen da, Greta Lundberg, ne, hast du gesagt? Thunberg. Thunberg, fehlt mir jetzt das Gesicht, also ich weiß nicht, wie die aussieht, aber wenn du sagst, die sieht knufflig aus, dann werde ich das wohl doch raussuchen. Ja, hier ist der Bildschirm von Kontrabande FM. Übrigens, wir haben einen neuen Flachbildschirm hier. Der alte, dicke, wuchtige Schrottcomputer ist weg, da konnte man kaum noch was erkennen. Und hier hast du also, Werner, bitte, guck sie dir an, das ist Greta, die Kleine mit den Zöpfen. Die kleine Zopfmadam. Zöpfen, wie Pippi Langstrumpf. Genau. Auch aus Schweden, wie Pippi Langstrumpf. Das heißt, eine kleine Zopfmamsell, die liest den Mächtigen dieser Welt, die Leviten. Ja, gut, aber trotzdem nochmal dazu, ja, ist ja gut und schön, wenn die streiken. Streik ist im Prinzip immer gut, ne? Das reicht halt normalerweise nicht, ne? Es reichen auch nicht Straßenkämpfe oder Barrikaden oder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Du kannst so Recht haben, wie du willst. Militärisch gewinnen die sowieso immer und dann muss man leider sich auf andere Wege einlassen, um das, diese gerechten und gerechtfertigten Forderungen eben durchzusetzen und da bist du notwendigerweise wieder bei den ganzen politischen Parteien und bei Wahlen. Also mindestens eben das kleinste Übel wählen, also mindestens das, ja, und dann müssen wir halt nachfragen, wie stehen diese einzelnen Parteien dazu, zu diesen Themen Klimaschutz oder Gewalt gegen Frauen? Was sagen die dazu? Was fordern sie? Was machen sie nicht zum Thema? Und danach müssen wir eben diese Parteien uns angucken. Und da sind die einen eben die Leugner, ja, die also in dem Fall zum Beispiel Klimaschutz ist nicht so wichtig, weil der ganze Klimawechsel ist sowieso Lug und Trug und oder in Bezug auf die Frauen, die sagen, es gibt keine spezifische Gewalt der Männer gegen die Frauen, Frauen schlagen auch ihre Männer und so, also das sind die Leugner, sagen wir, die Problemleugner, wie die Holocaust-Leugner, das sind normalerweise die gleichen. Ne? Und dann gibt's die, die sagen, schöne Worte machen sie, ne? Und aber so geht's nicht, wie die da das machen, ja, wie du gerade zitiert hast. Ne? Die können ja in ihrer Freizeit demonstrieren oder so, ja. Und zu Hause in ihrem Kinderzimmer. Ja. Sich Poster an die Wand hängen. Ja. Und dann gibt's eben andere, die erstens das Problem zugeben, dass es existiert und zweitens dann auch Initiativen vorschlagen, wenn die auch oft nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung sind oder nicht genug sind, ja, aber doch wenigstens das, ja. Und ich glaube, da, das ist der Punkt, um den es geht, ja. Wunderschöner Montag, früher Nachmittag, kurz vor 14 Uhr hier im Zentrum von Barcelona. Strahlend blauer Himmel, nicht schwül. Wir sind schon froh, dass es im Winter nicht schwül ist. Da freut man sich schon. Es ist heute sogar ein bisschen kühl. Gut, was gibt's noch auf dem Programm? Ich sehe, du hast da die Vanguardia liegen. Ja, die habe ich mir gerade gekauft auf dem Weg hierher und wie das normalerweise so ist auf der ersten Seite. Sehr konservative Zeitung übrigens, ne? Boah, ja. Sag mir mal eine, die nicht konservativ ist. Sag mir mal eine, die nicht konservativ ist und also gedruckt zu kaufen ist. Also mir fällt da nichts ein. Oder naja, es gibt vielleicht eine, die monatlich rauskommt oder so. Ja. Aber gut, mich interessieren hauptsächlich die Hauptmeldungen erstmal auf der ersten Seite. Und da, was finde ich da ganz oben links? Ich sag's erstmal auf Spanisch, weil das da so steht. Gut, ich übersetze dann. Otra Exhibición de Messi eleva la distancia del Barça en la Liga. Neue Show von Messi erhöht jetzt den Punkteabstand zwischen Barça als Tabellenführer und dem Zweiten. Gut. Da schwillt den Barça-Fans der Kamm. Das ist schön. Und die Konten füllen sich natürlich mit Millionen von ja. Einnahmen. Ich weiß schon, was du sagen willst. aber jedenfalls, wie praktisch alle Barça-Spiele, habe ich mir das gestern Abend natürlich angeguckt. Und es war Wahnsinn. Barça gewinnt 4-1 in Sevilla gegen Betis. Und von den 4 Barca-Toren 3 macht Messi, eines schöner als das andere. Also unglaublich. Ja. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter und wahrscheinlich werde ich dann die Revolution nicht mehr miterleben. Die Messi-Revolution, die Messi ausrufen wird, meinst du? Oder welche Revolution? Oder Piqué-Revolution? Und die Gesellschaft danach, das werde ich vielleicht nicht mehr erleben, aber irgendwo bin ich dann doch dankbar dafür, dass ich in einer Zeit geboren bin, wo man sich Messi live angucken konnte, und das sind ja jetzt immerhin schon 15 Jahre oder so. Also das finde ich echt, so, insofern kann ich beruhigt sterben, ja, das wird in den nächsten 100 Jahren nicht mehr passieren. So, Daddy, ich bin fertig mit meinem Diskurs, jetzt kannst du wieder sagen, dieses Millionengeschäft ist doch alles nur... Und Katar und das Finanzkapital. Und du hast völlig recht. Du hast völlig recht mit allem, was du da sagst. Aber Messi ist Messi und ich bin glücklich. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. ¡Ay, mira, chama! Estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Ja, so ist der Fußball. Er fängt uns immer wieder ein. Wir hetzen, wir wettern, wir analysieren diesen kriminellen kapitalistischen Finanzmarkt. Wir schimpfen gegen die faschistoiden Nationen mit ihren beschissenen Fahnen. Und dann sehen wir die Spiele unserer Mannschaften und werden weich, sinken in die Knie und beten die Fußballgötter einfach an. Obwohl wir privat nie was mit denen zu tun haben wollten. So ist die Fußballerseele der Menschheit. Wie Religion. Vielleicht Bad Religion, wie Van Morrison einmal gesagt hat. Gut, vor den Nachrichten vielleicht noch ein Lied von den Goldenen Zitronen aus Hamburg. Ist eine ziemlich, ja, würde ich sagen, harte Gang, die Goldenen Zitronen. Die lassen so leicht nicht mit sich spaßen. Die sind Fundamentalo-Punks, Hardcore-Punks. Die bekämpfen und verachten alles, was die normalen Bürger so gut finden und toll finden. Wenn der Bürger sich Schuhe anzieht, ziehen sie sich kaputte Schuhe an. Wenn der Bürger sich einen Hut aufzieht, dann setzen sie sich einen alten Plastikmülleimer auf den Kopf und solche Sachen. Das ist Punk in Reinkultur. Natürlich als Metapher jetzt gedacht. Die goldenen Zitronen sagen etwas, was vielen Leuten wirklich passiert. Es nervt. Es nervt so einiges in der Welt und in der Gesellschaft und die goldenen Zitronen geben dem Ganzen einen Klang. Hier sind sie. Jede Menge Borders, Boring Borders, Boring. gemacht hat und mit jedem Satz uns zwangsläufig zu dem anderen eben macht. Eine Sprache, die dann aber andernorts vom großen gemeinsamen Wir spricht. Einem Wir, das ungefragt eingemeindet. Don't call us your sisters. Und alles, damit ihr euch in eurer moralischen Überlegenheit als etwas Besseres spüren könnt. Das enkle Objekt of your projections, Protagonistinnen eurer Schlachtengemälde. Solange wir nicht das Falsche sagen und euch enttäuschen mit falschen Vorwürfen und Undankbarkeit. Edle, victimisierte, solange wir bloß nicht unsere Maul aufmachen, mal so richtig, richtig aufmachen. Aber zur Dekoration gelegentlich in eure Routen gesetzt, wohlwollend begrenzt, eifrig bemüht, nur ungenügend eingeweiht, selbst nach Jahren noch. In eurer rätselhafte Zeichen und Spielregeln. Geduldig ausreden gelassen und dann fortgefahren in der Sprache eures Zeichen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 18. März 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Nachricht kommt aus Madrid. Es geht um den Botschaftsangriff auf die nordkoreanische Botschaft. Ermittler der spanischen Polizei und des spanischen Nachrichtendienstes CNI haben einen Angriff auf die nordkoreanische Botschaft in Madrid am 22. Februar mit dem US-amerikanischen Geheimdienst CIA in Verbindung gebracht. Wie die spanische Zeitung El País am Mittwoch berichtete, wurden 2 der 10 Angreifer identifiziert, die in Beziehung zur CIA stehen sollen. Der Geheimdienst wies eine Beteiligung natürlich zurück. Spanische Regierungsquellen zufolge sei das aber nicht überzeugend. Laut nicht genannter Quellen sollten Informationen zu Kim Hyok Scholl, dem ehemaligen Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Korea in Madrid, beschafft werden. Der hochrangige Diplomat war zuletzt einer der Verantwortlichen für das Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea Ende Februar. Das war wirklich eine spektakuläre Geschichte. Die sind da vermummt in die Botschaft und haben praktisch wie Verbrecher auf die Angestellten eingeprügelt, haben sie festgesetzt, haben sie gefangen, haben sie verhört, und das Ganze ist leider rausgekommen. Ja, CIA lässt grüßen. Die sind also wieder sehr aktiv mit alten Methoden. Diese ganzen Lauschangriffe und diese ganzen Geschichten über Internet, die scheinen ihnen wohl nicht die versprochenen Ergebnisse zu bringen. Kommen wir zur nächsten Meldung. Die nächste Meldung kommt aus Prag. Prag erinnert an den deutschen Einmarsch. Mit einer 7-stündigen Live-Sendung erinnerte der tschechische Rundfunk am vergangenen Freitag an den Einmarsch der Nazis vor 80 Jahren. Unter dem Titel Studio 39 wurden Zeitzeugen, Holocaust-überlebende Historiker und Politiker zu Wort kommen, wie der Nachrichtenchef des Senders Jan Pokorny am Donnerstag erklärte. Gesendet wurde unter anderem aus einem Studio auf dem Prager Hauptbahnhof. Außerdem war ein Team aus 13 Reportern an die Orte der ehemaligen Ereignisse zurückgekehrt. Berlin, bundesweite Serie von Neonazi-Drohmails. Politiker, Gerichte, Behörden und Institutionen sind offenbar seit Monaten Ziel von Gewaltdrohungen aus mutmaßlich neonazistischen Kreisen. Es gehe um mehr als 100 verschickte E-Mails, die mit nationalsozialistischer Offensive, NSU 2.0 oder Wehrmacht unterzeichnet worden seien, berichtete am Donnerstag die Süddeutsche Zeitung und der NDR. Darunter waren nach Angaben von Ermittlern auch Bombendrohungen. Bei Durchsuchungen wurden keine Bomben gefunden. Die Absender wurden bislang nicht ermittelt. Das hängt dem Vernehmen nach auch damit zusammen, dass sie beim Versenden ihrer Botschaften darauf achten, dass diese E-Mails nicht zurückverfolgt werden können. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell in 78 Fällen wegen Drohschreiben mit mutmaßlich rechtem Hintergrund. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Thema Separatismus in Katalonien. Kataloniens Separatisten treten an. Der Ex-Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, will bei der Wahl zum EU-Parlament kandidieren. Das birgt allerdings eine Schwierigkeit. Die katalanischen Unabhängigkeitsvertreter wollen die Wahlen zum Europaparlament am 26. Mai natürlich als Bühne für ihr Anliegen nutzen, für ihren eigenen Staat, den sie gründen wollen. Der in Brüssel lebende Ex-Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, wird als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Auch sein einziger Stellvertreter, Oriol Junqueras, der derzeit in Madrid im Zusammenhang mit dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum 2017 vor Gericht steht, will als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Puigdemont kandidiert für Gemeinsam für Katalonien, Junts per Cat, und Junqueras für die republikanische Linke Kataloniens, ERC. Es ist Zeit, einen neuen Schritt hin zur Internationalisierung des Rechts Kataloniens auf Selbstbestimmung zu machen. Direkt vom Herzen Europas in die ganze Welt, postete Puigdemont auf Twitter nach einer Versammlung des Parteirates seiner PDeCAT. Fragt sich nur, wie das mit dem EU-Parlament funktionieren soll. Denn Puigdemont müsste dazu den Eid in Madrid vor der Wahlbehörde ablegen. Im Falle seiner Rückkehr nach Spanien jedoch droht ihm aber ein Verfahren wie das von Junqueras, das heißt die sofortige Verhaftung. Und der ERC-Spitzenmann wird wohl den Eid ebenfalls nicht schwören können, da er in Untersuchungshaft sitzt. Auch nach den katalanischen Parlamentswahlen im Dezember 2017, bei denen er ebenfalls Spitzenkandidat der Seinigen war, wurde ihm kein Hafturlaub gewährt. Doch darum geht es überhaupt nicht. Beide wollen ihr Anliegen vor europäischem Publikum vertreten und ordentlich rappeln und klimpern und klappern. Das gehört bei denen zum Handwerk. Internationalisierung des Konflikts nennen sie das. Außerdem streiten sich Puigdemont und Junqueras um die Vorherrschaft in der Unabhängigkeitsbewegung. Bei den katalanischen Wahlen im Dezember gewann Puigdemont mit seiner Junts per Cat über Junqueras ERC. Mit der Liste zur Europawahl hat sich die harte Linie Puigdemonts in dem einst eher moderaten Parteienbündnis Convergencia, aus der Junts per Cat hervorging, durchgesetzt. Auch zu den vorgezogenen spanischen Parlamentswahlen am 28. April tritt mit Jordi Sanchez ein inhaftierter Aktivist an. Für Junts per Cat ist das Selbstbestimmungsrecht die rote Linie. So stimmten sie gegen den Haushalt Pedro Sanchez, wie wir hier im Niemandsland letzte Woche ausführlich berichtet haben. Sie stimmten also gegen ihr eigenes Volk, das sie in einer schlechten Position lassen. Sie stimmten also gegen den Haushalt, als dieser keinen Dialog über die zukünftige Unabhängigkeit Kataloniens führen wollte und brachten den Sozialisten also damit zum Sturz. Que se joda, er soll sich wirklich auf die Fresse legen, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Das könnte sich aber leider wiederholen. Zwar sagen die Umfragen Sanchez einen Wahlsieg voraus, doch braucht er neben den Stimmen der linksalternativen Unidos Podemos auch die der baskischen und katalanischen separatistischen Parteien, um eine Parlamentsmehrheit zu erhalten. Was uns also drohen könnte hier in Spanien nach den Elecciones Generales, nach den Parlamentswahlen, eine selbe Situation wie jetzt, das Gleiche, nur eben noch brutaler geführt und noch absurder mit Fahnengeschwenke und den üblichen gegenseitig sich Anschreiparolen, die die Menschen keinen Schritt weiterbringen, aber von den sozialen Konflikten und von ihren Lebensinteressen und Lebensbedingungen ablenken. Das könnte also ewig so weitergehen, dieses Spielchen. Gut, kommen wir zu den aktuellen Nachrichten. Ich bringe mal die Tagesschau in 100 Sekunden. Das sind die Nachrichten vom heutigen 18.03.2019. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Prozessauftakt nach tödlichem Messerangriff in Chemnitz. Angeklagt ist ein Syrer, der im August gemeinsam mit einem flüchtigen Mittäter einen Mann getötet haben soll. Der Fall hatte in Chemnitz fremdenfeindliche Proteste und Übergriffe ausgelöst. EU-Außenministertreffen in Brüssel. Die Ressortchefs bereiten unter anderem den EU-China-Gipfel im April vor. Dabei strebt die EU offenbar an, Fristen zur Öffnung der dortigen Märkte zu vereinbaren. Schüsse in niederländischer Stadt Utrecht. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Menschen verletzt. Die Tat ereignete sich in einer Straßenbahn. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler nicht aus. Neuseeland treibt Verschärfung der Waffengesetze voran. Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen mit 50 Toten sagte Premierministerin Ardern, ihr Kabinett habe sich grundsätzlich auf strengere Regeln verständigt. Die Details würden nun ausgearbeitet. Demo am sogenannten Equal Pay Day. In Berlin hat der Deutsche Gewerkschaftsbund mehr Lohngerechtigkeit gefordert, etwa durch flächen- und branchendeckende Tarifverträge. Laut Statistischem Bundesamt bekommen Frauen im Schnitt 21% weniger Geld als Männer. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Dazu Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Im Norden und Osten sehr windig. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Schrecklich, was letzte Woche in Neuseeland passiert ist. Ein Land, wo man dachte, das wäre so ein verschlafenes Paradies. Gewaltfrei, gemütlich. Da essen sie ihre Kiwis und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber nein. Wobei man dazu sagen muss, der Typ war angereist, der Mörder. Der Nazi war da reingereist und hat dieses Massaker an friedlichen, wehrlosen Menschen begangen. Mit einer unglaublichen Bosheit und einem unglaublichen Fanatismus, den man so vielleicht nur vom Islamischen Staat zu sehen bekam die letzten Jahre. Oder von den US Marines. Aus ihren Hubschraubern raus, wenn sie Leute aus der Luft abgeknallt haben in den Straßen von Bagdad und in Syrien und überall auf der Welt. Ja, das denkt man erstmal so, ne? Terrorismus vom Islamisten und jetzt passiert sowas. Aber wenn du genau hinguckst, ist es nichts Neues. Ja? Anschläge von Rechtsradikalen, Supremacistas, Nazis, vor ein paar Jahren war das, 7 oder 8 Jahre in Norwegen da, auf dieser Insel, auch so ein Nazi. Ja, der Breivik, der berühmte Inselmörder. Der da wahllos auf junge Leute von der Sozialistischen Partei, die da auf dem Sommercamp waren, auf dieser Insel da niedergeknallt hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Tote. Dann ist auch jetzt schon länger her in Texas mal, wo so ein durchgedrehter Nazi eine Bombe gelegt hat in einem Regierungsgebäude der US-Regierung. Also das existiert schon länger. Und dann heißt natürlich immer in der Presse, ja, das sind Einzeltäter. Ja. Aber wenn du genau hinguckst, sind es genauso Einzeltäter wie irgendwelche Islamisten von ISIS losgeschickt werden mit der Losung, nehmt ein Messer in die Hand und stecht so viel wie möglich von diesen Ungläubigen ab. Ja. Im Grunde ist es genau das Gleiche. Und die sind jetzt inzwischen mehr denn je vernetzt eben und tun untereinander sich diese Botschaften mitteilen, sich organisieren. Also wie gesagt, das war in Neuseeland, wo, glaube ich, immer noch nicht klar ist, ich glaube, in zwei Moscheen war dieser Typ, ob er wirklich nur alleine gehandelt hat, und festgenommen ist er inzwischen, und 50 Tote und nochmal so viel Verletzte. Ne? Und jetzt, was Utrecht heute Morgen anbelangt, eine Schießerei in der Straßenbahn, also das hört sich jetzt wieder eher so an wie islamistischer Hintergrund. Ne? Aber gut. Dieser Neuseeland-Attentäter in Christchurch hat ganz klar gesagt, es ist eine Rache für die islamistischen Attentate gegen Weiße beziehungsweise gegen Westler. Das hat er ganz klar zum Ausdruck gebracht, das muss man sagen. Das heißt, er heizt bewusst einen Rachefeldzug auf beiden Seiten an. Das ist wohl das Ziel dieser Leute, die Situation zu einem Massaker-Festival ausarten zu lassen und eben die ganze Gesellschaft dann in diese Richtung zu treiben, in Angst und Verschärfung der Gesetze und in Diktaturen letzten Endes. Ja, ja. Aber auch da, finde ich, ist diese Sache irgendwo vergleichbar. Ja? Die also ISIS auf der einen Seite und die Islamisten und diese Nazis auf der anderen Seite. Ne? Die werden ja in ihren eigenen Lagern dann immer als Helden gefeiert. Ja? Also die Kämpfer für unsere Sache, die ihr Leben riskieren und so weiter. Ja? Und übrigens, weil ich vorher gesagt habe, ich habe mir das Spiel von Barca angeguckt, gestern Abend in der Kneipe, am Nebentisch, die haben sich das Spiel auch angeguckt, das waren so junge Männer, voilà, so sagen wir zwischen 30 und 40, so ein bisschen Alki-Typen, ja, und die haben dann nebenbei während des Spiels auch kommentiert zu dieser Geschichte da in Neuseeland. Aber auf welcher Ebene? Das ging dann so ab, ja, du, ich habe das auf dem Video gesehen, das war ja brutal, ja, und da setzt er sich dann den Helm auf und filmt das alles, und da ging's aber ab, du, boom, boom, boom. Und so auf dieser Ebene haben die darüber geredet. Ja, das muss man dazu sagen, Werner, die orientieren sich an diesen Ballerspielen, die unser einer nicht kennt. Das sind Spiele, die spielt man online oder auch offline, und da kann man stundenlang Leute abknallen in den verschiedensten Landschaften und unter den verschiedensten Bedingungen. Einmal ist man ein Soldat in irgendeinem exotischen Krieg, dann ist man irgendein mittelalterlicher Held oder irgendwas, dann ist man ein Science-Fiction-Söldner und hat eine Laserkanone, aber man ballert ständig Leute ab. Und viele Jugendliche und auch jüngere Generationen sehen halt diese Massaker unter diesem Gesichtspunkt, diesem entmenschlichten und enthumanisierten Gesichtspunkt des reinen technischen Abknallens und Abballerns. Und dann setzen sie das in die Realität um, und dann werden sie hochstilisiert in ihrem eigenen Lager zu unseren Helden, ja, und also auch die ISIS-Kämpfer, ja, die wird dann gefilmt, wie sie Gefangenen, die auf dem Boden knien, den Kopf abschlagen mit einem Schwert, und die werden dann zu Ikonen der jeweiligen Bewegung. Und Helden, das heißt also, die haben zwei Eier, ja, die machen die Sache richtig, so wie man es machen muss. Ne? Und im Grunde sind beide, sowohl die Nazis wie auch die, nur Feiglinge, weil was die machen ist eben unschuldige, unbewaffnete Menschen hinterrücks abknallen oder umlegen. Ja, das sind diese Helden. Ich frage mich auch immer, was die als Heldentum bezeichnen. Ist wirklich die Feigheit in Person? In diesen Kirchen waren unbewaffnete Kinder, alte Leute, 70-Jährige und da reinstürmen und da Menschen abmetzeln. Das hat weder mit Heldentum noch mit irgendeinem Abenteurertum was zu tun. Das ist einfach ein psychopathisches, krankes, schweinisches, dreckiges Massakrieren. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat nach dem Angriff auf zwei Moscheen in Christchurch eine Reform der Waffengesetze innerhalb von 10 Tagen angekündigt. Die reagieren also anders als in den USA, blitzschnell. Das Kabinett habe sich grundsätzlich auf schärfere Gesetze verständigt, müsse die Details aber noch ausarbeiten, sagte sie am heutigen Montag. Sie kündigte außerdem eine Untersuchung des Geheimdienstes an. Am Freitag hatte ein Angreifer, wie gesagt, in zwei Moscheen in Christchurch 50 Menschen getötet, eine 74-seitige Kampfschrift gegen Muslime veröffentlicht und seine Taten live ins Internet übertragen. Laut Polizeikommissar Mike Bush verübte der 28-jährige Australier Brenton Tarrant die Tat alleine. Wir sind davon überzeugt, dass es nur einen Angreifer gibt, der dafür verantwortlich ist, sagte Bush bei einer Pressekonferenz. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Mann Unterstützung gehabt habe. Oho, also doppelte Botschaft. Die Suche nach Komplizen sei ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil unserer Ermittlungen. Was auch komisch ist, der Typ hatte die Minuten vorher an die Regierung geschickt, diese Erklärung. Das heißt, die Geheimdienste hätten da schon so eine Art roten Alarm auslösen müssen und sich in Minutenschnelle praktisch mobilisieren müssen oder können. Wer weiß. Aber wer weiß. Die Gerüchteküche läuft ja hier. Und gegen die Gerüchte anzugehen ist nicht leicht. Weitere Attentate wurden aber verhindert. Die Anschlagspläne der beiden Männer, die Ende Januar in Schleswig-Holstein festgenommen wurden, waren offenbar grausamer als bekannt. Da gab es nämlich auch eine Attentatsverschwörung. Laut Generalbundesanwalt wollten der Iraker Shahin F. und sein Cousin Hersh F. eine Bombe zünden und dann mit einer Pistole auf Überlebende schießen. Die Ermittler hörten mit, wie einer der Verdächtigen sagte, nur mindestens 110 Tote würden ihn zufriedenstellen. Wir müssen also über 110 abknallen, dann ist erst unser Blutdurst gestillt. Zudem sollen die Iraker davon gesprochen haben, einen Treueeid auf den IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi ablegen zu wollen. Ein Sprengversuch mit Schwarzpulver aus Böllern nahmen sie mit dem Handy auf. Vom Ergebnis sollen sie aber enttäuscht gewesen sein. Deshalb hätten sie erwogen, den Sprengsatz mit Nägeln zu versehen oder eine Autobombe zu bauen. Der Verfassungsschutz hatte bereits im Dezember mitbekommen, dass die beiden sich in einem Haushaltswarengeschäft mit Schnellkochtöpfen ausstatteten. Solche Töpfe wurden beim Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 eingesetzt, um die Sprengkraft der Bomben zu erhöhen. Die beiden Iraker bestritten natürlich in Vernehmungen, sie hätten nur Spaß gemacht, das wäre gar nicht ernst gemeint. In der Nacht ihrer Festnahme sei ihm klar geworden, dass der wahre Islam ein friedlicher sei, behauptete einer dieser Männer. Noch eine letzte Meldung zum Thema Mieten in Berlin. In Berlin ist natürlich die Hölle los, was Mieten betrifft. Die Preise bei Neuvermietungen steigen wesentlich schneller als die Löhne. Das wissen wir schon lange. Die Nominaleinkommen verzeichneten in Deutschland im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr bundesweit einen Zuwachs von 2,5%, wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen berichtete. Die Mieten bei Erst- und Wiederbezug hätten sich demnach im gleichen Zeitraum um 4,5% verteuert. Und vielleicht noch etwas zu diesem Thema Mieten und Wohnen. Es gibt gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Es gibt nämlich eine Welle des Zorns in Deutschland, das ist die gute Nachricht. Die Wohnungsnot hat mittlerweile dermaßen Formen angenommen, dass die Leute zu drastischen Maßnahmen greifen. Berliner Aktivisten starten ein Volksbegehren, um Immobilienkonzerne zu enteignen. Das klingt erstmal utopisch, ist aber praktisch möglich und, Achtung, droht sogar. Der rot-rot-grüne Senat gerät nämlich in Probleme, denn die Initiatoren berufen sich auf das Grundgesetz und im Grundgesetz gibt es eine wirklich fantastische Handhabe, um das auch zu tun. Die Initiative ist so brisant, weil es bei ihr um mehr geht als die unbeliebte Deutsche Wohnen, das ist diese Spekulationsgesellschaft, ein Haifisch, eine Heuschrecke, den größten Privatvermieter in Berlin mit 110.000 Wohnungen. Die Abstimmung wirft Fragen auf, die Menschen in ganz Deutschland bewegen, vor allem wenn sie Mieter sind. Gehören angemessene Unterkünfte zur Daseinsfürsorge oder sind sie eine Ware wie jede andere? Wie weit soll der Einfluss privater Investoren in der Wohnungspolitik denn noch reichen? Allein in Berlin stiegen die Mieten trotz Mietpreisbremse im Jahr 2017 um, Achtung, 12%. Das sagt der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins Rainer Wild. Zitat: Die Marktmacht der Eigentümer ist groß. Die Leute fragen sich zu Recht, wie sie gebrochen werden könnte. Die Forderungen nach Sozialisierung klingt für manche wie Klassenkampf-Rhetorik. Doch Investoren können sich nicht darauf verlassen, dass es dabei bleibt, also bei der Rhetorik. Das Grundgesetz sieht dies ausdrücklich vor, wenn Profitinteressen das Gemeinwohl gefährden. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden, heißt es in Artikel 15 des deutschen Grundgesetzes. Darauf berufen sich auch die Initiatoren des Berliner Volksbegehrens. Ja, das ist der berühmte Artikel Eigentum verpflichtet. Nur, das steht natürlich schon seit Beginn der Bundesrepublik da drin so, ja. Und wie oft hat man sich da drauf berufen und versucht, irgendwas zu ändern? Null. Niemals. Ne? Das ist so, in den Verfassungen, da schreiben sie so schöne Sachen rein, wie jeder Bürger hat ein Recht auf Arbeit. Eine würdige Wohnung und so Zeug, ja. Aber das nur bla bla, die Realität sieht anders aus. Und zu diesem Beispiel da Mieten, Wohnungen und so, das ist ein Amalgam zwischen Immobilienkonzernen, die sogenannten Investoren, Spekulationsfonds, die Banken und da tut sich nichts. Das sagt der Spiegel so, das hört sich gut an, das liest sich schön. Und zum Thema Banken. Die zwei größten Banken in Deutschland, die Deutsche Bank und die Commerzbank, haben jetzt öffentlich gemacht, dass sie verhandeln zusammen über eine Fusion, ja. Und sie verhandeln also jetzt darüber angeblich, ob das möglich ist, dass so zwei große Banken fusionieren. Und aber wenn die selber schon bestätigen, dass verhandelt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass es schon beschlossene Sache ist. Und da gibt's halt so oder schon lange eine Aufsichtsbehörde, die Kartellbildung verhindern soll beziehungsweise erschweren soll, diese Tendenz zu Monopolen zu bremsen, damit Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Die unter allen Umständen soll die Fiktion aufrechterhalten werden, dass im Kapitalismus der Wettbewerb stattfindet zwischen den Kapitalisten zu unserem Wohl, dass die also nicht ins Unendliche die Preise erhöhen können. Ja. Aber und genau diese Aufsichtsbehörde, die haben jetzt schon kundgetan, dass es im Prinzip schon möglich ist, dass die fusionieren. weil die beiden Kandidaten ja unterschiedliche Geschäftsbereiche bedienen. Also von daher ist kein Widerstand zu erwarten. Und die erste Konsequenz von dieser Fusion wäre, dass erstmal 30.000 Leute entlassen werden, also Angestellte, mittlere Chargen und die große, die bedenkliche Sache ist halt, dass jetzt wieder noch mehr als seither schon eine neue systemrelevante Bank dann gegründet würde. Also systemrelevant soll heißen, dass die so groß, so wichtig, so bedeutend ist, dass man sie nicht fallen lassen kann. Im Falle eines Falles, also müsste sie eben wieder vom Staat, das heißt von uns, gerettet werden. Man kann die nicht einfach so Konkurs gehen lassen. Und damit ist halt wieder einmal bewiesen, wie schwachsinnig dieses Argument ist, der Unternehmer und der Kapitalisten zu sagen, ja, unsere Gewinne und die Gehälter von unserem Management, die sind gerechtfertigt, weil wir ja so ein hohes Risiko haben und dafür verantwortlich sind. Das wird damit ad absurdum geführt. Ja, die Realität ist einfach, wir sahnen ab, auf Teufel komm raus, solange es halt geht, und wenn es schief geht, dann kommt wieder Väterchen Staat und hilft uns aus der Patsche. Also das Risiko ist null für diese Schweine. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Ja. 各位听众朋友，大家好。 我在巴塞罗那，Gondra FM 91.4 向大家致以最诚挚的问候，我们是无人之境。 Bleiben wir noch einen Moment bei dieser Berliner Enteignungsinitiative, die ist nicht ohne, trotz allem, was du gerade gesagt hast. Der rot-rot-grüne Senat weiß inzwischen auch, dass das Anliegen der Initiatoren von jenem Grundgesetzartikel gedeckt ist. Das ist klar, das haben wir gesagt. Diese Auffassung vertritt eine rechtliche Stellungnahme, Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnimmobilien in Berlin, die vom Senat beauftragt wurde und Innensenator Andreas Geisel von der SPD seit mehreren Wochen vorliegt. Der Verwaltungs- und Verfassungsrechtler Rainer Geulen kommt in seinem 21-seitigen Kurzgutachten zu dem Schluss, dass eine Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen wie der Deutsche Wohnen rechtlich absolut zulässig sei und dass das Land Berlin ein entsprechendes Enteignungsgesetz erlassen dürfe und müsse. Außerdem dürfte die festzulegende Entschädigung den Verkehrswert der vergesellschafteten Wohnimmobilien deutlich unterschreiten. Die kriegen also weniger dafür. Das sollen sie machen. Allerdings sagt auch Geulen, dass der Senat im Falle einer Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne juristisches Neuland beträte. Denn der Artikel 15 wurde seit der Verabschiedung des Grundgesetzes vor 70 Jahren noch nie angewendet. Naja. Nur die Wut, der Zorn der Menschen und die geballte Energie der Leute ist mittlerweile so groß wie noch nie seit Gründung des Grundgesetzes auf diesem Gebiet, auf dem Gebiet eben der Mieten. Sowas wie im Moment in Deutschland ist, hat es noch nie gegeben. Dass nun ausgerechnet die Deutsche Wohnen den Präzedenzfall liefern könnte, hat seinen Grund. Das Unternehmen ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, deren größte Anteilseigner angelsächsische Investmentgesellschaften sind. Heißt zwar Deutsche Wohnen, ist aber nichts deutsches Wohnen drin, sondern Heuschrecken aus Übersee. Laut Berliner Mieterverein versucht der Konzern, aggressiv den Mietspiegel als Regelwerk für Mietpreiserhöhungen zu kippen, um noch höhere Mieten durchzusetzen. Insgesamt geht es im Volksbegehren um mindestens 200.000 Wohnungen in Berlin. Betroffen wären noch weitere Wohnungskonzerne, darunter mit 40.000 Wohnungen die Vonovia, ein Finanzinvestor mit angeschlossener Immobilienwirtschaft, wie es in einem Gutachten für die Bundestags- und zwei Landtagsfraktionen der Linken heißt. Falls das Volksbegehren erfolgreich ist, sollen die Immobilien schrittweise in einer gemeinnützigen Anstalt öffentlichen Rechts zusammengefasst werden, die das Land nicht mehr privatisieren darf. Denn Achtung, nicht ohne Pikanterie dabei ist, dass der Großteil dieser Wohnungen einst in Besitz des Landes waren. Die wurden also damals verhökert. Ausgerechnet der, Achtung, rot-rote Senat unter Klaus Wowereit hatte sie Anfang des Jahrzehnts an Finanzinvestoren verhökert. Linke haben also den gemeinnützigen Wohnungsbau verhökert an private Investoren. Toll. Was sie dabei in ihre Taschen gesteckt haben, weiß man nicht. Der Wert der Immobilien wuchs dabei beträchtlich. Für 405 Millionen Euro hat der Berlin im Jahr 2004 zum Beispiel die landeseigene GSW verkauft. Später ging sie in der Deutschen Wohnen auf. Ihre 51.000 Wohnungen werden inzwischen mit 6,8 Milliarden bilanziert. Das heißt, Achtung, 405 Milliarden und jetzt 6,8 Milliarden, das ist das 15-fache. Die Aktionäre erhielten Dividenden, die Mieter maximal mögliche Mieterhöhungen. Das heißt, raussaugen, so viel man kann. Ich glaube, die Wut ist mittlerweile so hoch, dass es gute Chancen gibt, einen solchen Vorstoß einmal zu probieren und zu wagen. Wir werden darüber berichten. Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Kommen wir zum Thema Gelbschleifenkrieg. Die Junta Electoral Central, das ist die zentrale Wahlaufsichtsbehörde Spaniens, hat am Montag vergangener Woche die katalanischen Behörden aufgefordert, alle gelben Schleifen und Estelada-Fahnen von öffentlichen Gebäuden und Rathäusern zu entfernen. Es handle sich bei diesen Symbolen eindeutig um Wahlpropaganda für die separatistischen Parteien. Während das Rathaus von Barcelona unter Ada Colau dem Entscheid der Wahlaufsichtsbehörde Folge geleistet hat und die riesige Gelbschleife von der Fassade an der Plaza Sant Jaume entfernt hat, weigert sich der Präsident der Generalitat, am Gebäude dieser Institution das gelbe Schleifenplakat abzuhängen, das da wirklich seit über einem Jahr hängt. Am Mittwochabend haben aktive Bürger mit einer langen Stange das Plakat abzuhängen versucht, haben es auch abgehängt, doch dann ist die Polizei eingeschritten und sie mussten von ihrem Treiben ablassen. Eine groteske Situation. Aktive Bürger sagen, es gibt einen richterlichen Beschluss, das abzuhängen, jetzt machen wir es. Und die Polizei, die eigentlich richterliche Beschlüsse ausführen muss, hat die Bürger dann daran gehindert. Tolle Geschichte. Schildbürgerstreiche. Nun hat wiederum die Justiz das letzte Wort. Verschiedene Verfahren sind jetzt eingeleitet worden, um die Separatistenpolitiker zu zwingen, die Schleifen zu entfernen. Die gelben Schleifen sind ein Protestsymbol gegen die Inhaftierung der katalanischen Separatistenpolitiker, die angeklagt sind, gegen die Verfassung des Landes gehandelt zu haben, indem sie im September 2017 einen Separatstaat ausgerufen haben. Thema fromme Kinderschänder. Mittlerweile wurde der dritte Jesuitenpfarrer der San Ignacio Jesuitenschule in Gracia angeklagt, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Immer neue Zeugen bzw. Opfer bringen die Verbrechen der Päderastenpfarrer und Kinderschänder zur Anzeige. Ignacio ist ein Missbrauchopfer und der hat am Mittwoch den Jesuitenlehrer der San Ignacio Schule in Sarria bei der Polizei angezeigt und den Inhalt dieser Anzeige, Achtung, an die Presse gegeben, an El Periódico de Catalunya und auch beim Radiosender RAC-U publik gemacht. Thema Radfahren in Barcelona, das wird Bammel interessieren, der nächste Woche hier zu Besuch ist. Ada Colaus Rathaus hat die Weichen für weitere 45 Kilometer neue Radwege in Barcelona gestellt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 28 Millionen Euro. Das Projekt hängt allerdings von denjenigen ab, die in der kommenden Legislaturperiode im Rathaus das Sagen haben werden. Denn am 28. April finden ja Neuwahlen statt. Unter den neuen Radfahrwegen sind folgende hervorzuheben. Avenida Diagonal zwischen Paseo de Gracia und Calle Sicilia, dann Gran Via zwischen Plaza España und Plaza Ildefons Cerda und dem Paseo Lluís Companys zum Paseo San Juan hinauf. Der Spaß für die ganze Familie. Auch das Verbrechen schläft nicht in dieser Stadt. Es gab ein fürchterliches Gewaltverbrechen. Eine Straßenräuberbande, bestehend aus drei marokkanischen Staatsbürgern, haben am vergangenen Wochenende in der Vergnügungszone am Front Maritim einen kroatischen Staatsbürger überfallen und versucht, ihm die Rolex vom Handgelenk zu reißen. Dabei brachen sie diesem Mann den Arm. Der Überfall geschah vor dem Casino in der Calle Marina. Auch bedrohten die Gewalttäter den Touristen und seine Begleiterin mit einem Messer. Die Polizei konnte ziemlich rasch zwei der Straßenräuber kurze Zeit später stellen, verhaften und mit einer großen Beute praktisch die Beweise liefern. Thema Hooligan-Unkultur. 6 verhaftete Fußball-Hooligans und mehrere Verletzte war die Bilanz nach dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barça und Olympique de Lyon am vergangenen Mittwoch hier in Barcelona. Dabei fand eine Schlägerei bereits nachmittags vor dem Spiel um 16 Uhr und noch was an der Avenida Madrid statt. 4.500 Lyon-Fans, darunter ca. 300 Ultras, Neonazis, hatten sich auf der Plaza Artos versammelt. Darunter zahlreiche Rechtsradikale, die Puta Barça und Puta Catalunya riefen. Mossos und Guardia Urbana hatten ein massives Polizeiaufgebot auf die Straße gebracht. XY meldet erste Ergebnisse. Klimaschutz und Proteste hier in Barcelona, wie vorhin kurz berichtet. Auch in Barcelona gingen letzte Woche genauso wie in anderen Städten Spaniens tausende Schülerinnen und Schüler auf die Straßen, um die Politiker und die Regierungen ihrer Länder zu Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe aufzufordern. Inspiriert durch das Auftreten der 16-jährigen Greta Thunberg, die auf der Weltklimakonferenz eine bewegende Rede gehalten hatte, waren es vor allem Schüler und Schülerinnen und junge Leute, die protestierten. Sie sagen, dass sie ihre Kinder lieben, doch sie stehlen ihnen die Zukunft vor ihren Augen. Sie haben ihr Desaster unter den Teppich gekehrt. Das war das Motto. Kriminalhauptstadt Barcelona. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, Achtung, die Kasse des Maldà-Kinos geraubt. Eine Gruppe von Maskierten hat sowohl die Tür aufgebrochen als auch die Scheibe des Kassenhäuschens eingeschlagen. Wir waren also am nächsten Tag an der Kasse und haben das gesehen. Die Kinomacher des Maldà, eines der letzten Programmkinos hier in der Stadt, informierten darüber über Twitter von dem Einbruch. Man hat uns alles Geld geraubt, was wir im Panzerschrank hatten. Das war auch ein positiver Effekt. Das Kino war voll. Wir waren dann am Nachmittag da und haben einen schwedischen Film gesehen, den kann ich auch empfehlen, nicht in dieser Sendung, The Border, und da hat man uns das auch nochmal erzählt. Gut. Thema Prekariat in Barcelona. Laut einem jüngsten Sozialbericht von ECAS, das sind die Entidades Catalanas de Acción Social, katalanische Organisation der sozialen Aktion, leben 20% der Katalanen und Katalaninnen in Armut. 20%, keine Kleinigkeit. Gegenüber 16,9% in der EU. Es gibt also hier durchschnittlich mehr Arme als in anderen EU-Ländern. Die Hälfte aller Katalanen hat Probleme, mit ihrem Geld ans Monatsende zu kommen. Sogar diejenigen, die einen Vollzeitarbeitsplatz besitzen. Auch interessant. Die Oberschicht und die obere Mittelschicht, das sind ungefähr 20% der Bevölkerung, hat 5,7 mal mehr Einnahmen als die unteren Einkommensskalen und Einkommensklassen. Hinzu kommt, dass die elementaren Grundlagen des Lebens in Katalonien außergewöhnlich hoch sind. Das wären Wohnen, Wasser, Strom, Telefon, Heizung. Das Durchschnittseinkommen in Katalonien beträgt 1.725 Euro brutto im Jahr. Durchschnitt, Achtung, 2018. Während die Durchschnittsmiete in Barcelona bei 950 Euro liegt. Wenn das also brutto 1.725 sind, dann haben die vielleicht netto noch 1.300 oder noch weniger, 1.200, müssen dann 950 Miete bezahlen. Dann können sie mal gerade jeden Tag Spaghetti aus dem Aldi essen. In den letzten 15 Jahren sind die Mieten im gesamten Großstadtbereich um 48% gestiegen. Und das alles. Welche Auswirkungen hat das auf das Leben, das praktische Leben der Menschen in der Touristenmetropole Barcelona? Ein Datum, das wirklich erschrecken lässt. Zum Beispiel, dass die Menschen mit hohem Einkommen 12 Jahre länger leben als diejenigen aus dem Prekariat. Diese Zahl ist aus einer Studie, die im Medicine Preventive auf Grundlage der Daten von 6 Millionen Katalanen und Katalaninnen veröffentlicht wurde. Mach das Massenmedium. Das Massenmedium. Olá. Desde o Brasil, envio uma saudação aos ouvintes da Terra de Ninguém, Contrabando FM 91,4 Barcelona. Gut, hiermit beenden wir den Katastrophenblock von Contrabanda FM. Wir haben jetzt noch eine üppige Viertelstunde, um über Kino und über kulturelle Geschichten zu reden. Aber vielleicht vorher ein Lied von Frau Anna Loos. Wer kennt die nicht mehr oder wer kennt die noch? Anna Loos. Moment, falsch gedrückt, Augenblick, noch einmal zurück und das Ganze nochmal, Entschuldigung. Anna Loos mit ihrer neuen CD. In bunten Straßen, wo zwischen Häusern Blumen blühen, wo einer los so klingt, als hätte man mich ausgeschimpft. Dort, wo der Juppie neben Pennern auf der Parkbank sitzt, kriegst du mich so schnell nicht weg. Dort, wo die Nächte bisschen lauter als die Tage sind, wo man zum Abendbrot im Park eine Runde shoppen geht, wo keiner keinen kennt und trotzdem fühle ich mich nicht fremd, kriegst du mich so schnell dich weg. Wir liegen hier und es ist schön, egal was kommt, egal was geht. Hier will ich sein. Zum Lachen bringst, auch wenn's grad mehr zum Heulen gibt. Weil du die Welt genau wie ich von beiden Seiten siehst, wirst du mich so schnell nicht los. Weil deine Augen ohne Worte schon so viel erzählen und mich dein Duft ohne zu gehen in fremde Welten führt. Weil du ein Typ bist für einen Morgen ohne Hintertür, wirst du mich so schnell nicht los. Wir liegen hier und es ist schön, egal was kommt, egal was geht. Hier will ich sein. Dass man bleiben will. Hier will ich sein. Kino im heutigen Niemandsland. Da hat Werner ein paar Filme zu empfehlen. Mal hören, was es da gibt. Ein paar mit großem P, nämlich gut. Zwei. Dann machen wir das am besten chronologisch. Am nächsten Mittwoch, wie immer, Mittwochskino im Goethe-Institut. Mittwoch, 20. März um 19.30 Uhr. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Cinco Cartuchos Vacíos. Also fünf Patronenhülsen. Wenn du das so hörst, dann denkst du erstmal, das ist ein Western. Das stimmt aber nicht. Das ist eher ein Eastern. Weil der Film wurde gedreht von Frank Beyer in Deutschland, konkret 1960 in der DDR schon. 1960 in der DDR gedreht. fünf Patronenhüllen. Also da geht es um den Krieg in Spanien. Die Brigadas Internacionales, ein deutscher Kommandant, Wittig, hat den Auftrag, mit ein paar Genossen zusammen den Rückzug von seinem Bataillon vor den faschistischen Truppen abzusichern. Das gelingt auch, und dann wird er selber aber schwer verwundet, und dann müssen sie sich trennen, diese Gruppe von Leuten, und er übergibt dann, zerreißt ein Papier in fünf Stücke und stückt jedes in eine leere Patronenhülse und gibt es dann den anderen Genossen, und die müssen dann das an ihren neuen, in ihren Bestimmungsort bringen. Und also der Hintergrund ist der, und der Film wurde gedreht 1960, aber nicht in Spanien, sondern wo? In Jugoslawien, in Bulgarien, ne? Bulgarien. Und im Harz auch, in der Nähe von Quedlinburg. Und Armin Müller-Stahl ist auch mit dabei. Und die haben dann also während der Dreharbeiten da einige davon tatsächlich zum Beispiel auf Wasser verzichtet, Wasser zu trinken ein paar Tage lang, damit es wirklich echt und realistisch aussieht, wenn die da durch die im Monat August durch die Hitze sich bewegen in den Bergen in Spanien. Und der Autor, Walter Gorisch, ist also selber ein alter Spanienkämpfer und Genosse. Dann ist Musik von Ernst Busch mit dabei, die Schlacht am Jarama. Und sogar haben sie dann rangeschafft für die Dreharbeiten einen ausgemerkelten Esel. Der wurde dann per Flugzeug in die DDR eingeflogen, wo übrigens dann der Stasi eine Akte angelegt hat über diesen Esel. Also das ist nächsten Mittwoch im Goethe-Institut um 19.30 Uhr und am nächsten Tag, am Donnerstag, auch 19.30 Uhr, dann gibt es noch einen schönen Film in einem Stadtteilzentrum in Gracia. Buddha explotó de vergüenza. Also Buddha ist aus Scham explodiert. Es geht um Afghanistan, wo die Taliban dann eben diese Buddha-Statuen zertrümmert haben oder gesprengt haben. Und das Leben danach geht weiter in Afghanistan. Die Männer regieren, die Frauen verhüllen sich, die Jungen gehen zur Schule und die Mädchen versuchen, zur Schule zu gehen. Und das ist die Geschichte von einem von diesen Mädchen, die jeden Tag zur Schule geht und dann jeden Tag aushalten muss, dass sie verspottet wird, dass über sie getuschelt wird, dass sie geschubst wird, mit dem Finger auf sie gezeigt wird, und also ihr alltäglicher Kampf, etwas zu lernen und als Mensch behandelt zu werden. Und das findet statt im in einem libertären Ateneo in Gracia, und zwar konkret in der Calle Alsina. Das ist Alsina Nummer 5, dieses Ateneo, da in der Nähe vom Plaza Juanic ist das, am Donnerstag um 19.30 Uhr. Ich kann auch zwei Filme empfehlen. Einen, den habe ich am Samstag im Kino gesehen, im eben jenem Kino mal da, das ausgeraubt wurde, das überfallen und ausgeraubt wurde. Der Film heißt Border. Border ist ein schwedisches Fantasy-Drama aus dem Jahr 2018. Der Regisseur heißt Ali Abasi, und die Handlung ist völlig verrückt. Da gibt es eine Frau, das ist die 40-jährige Tina, die arbeitet für den schwedischen Zoll. An einem Hafen für Fähren zwischen Schweden und Dänemark kontrolliert sie Reisende auf Schmuggelwaren. Sie verfügt über eine in ihrem Beruf nützliche besondere Begabung. Achtung, sie kann Gefühle wie Angst oder Nervosität oder Schuldgefühle riechen und so Schmuggler zielsicher aussortieren. Sie hat aber leider ein deformiertes Gesicht. Sie ist optisch sehr auffällig. Privat wohnt sie abgelegen in einem ihr gehörenden Haus im Wald. Sie hat ein auffällig positives Verhältnis zur Natur und spaziert oft im Wald umher. Und Waldbewohner wie Fuchs oder Elch verhalten sich ihr gegenüber sehr zutraulich. Es gibt da sehr schöne Naturszenen. Sie lässt den Hundetrainer Roland und seine Kampfhunde bei sich wohnen und lebt mit ihm platonisch, aber beziehungsähnlich zusammen. Ihr Vater wohnt im Altersheim und ist zunehmender Demenz ausgesetzt. Ich kann den Film allen empfehlen. Der Film ist nicht leicht, es ist ein absolut verstörender Film. Wer ihn sieht, der kann ein bisschen auch das Gruseln kriegen. Der Film ist nicht kommerziell, der ist nicht leicht zu verdauen, weil es sehr harte und sehr abstoßende Szenen gibt. Aber wie gesagt, das Kino ist das Kino und für echte Filmfans ein Muss vielleicht sogar. Als Kind dachte ich, ich wäre was Besonderes. Hatte tausend Ideen, was ich alles sein könnte. Aber seit ich erwachsen bin, ist mir klar, dass ich nur ein hässlicher Mensch bin. Kann man tatsächlich Gefühle von Menschen riechen? Scham. Schuld. Wut. Ich kann sowas spüren. Der Film ist sehr spannend. Die Handlung des Films teilt sich in einen beruflichen und einen privaten Strang. In beruflicher Hinsicht gelingt es ihr, einen Kriminellen aufzuspüren, der auf einem USB-Stick Kinderpornografie mit sich führt. Die Polizei wird durch diesen Erfolg auf sie aufmerksam und fragt ihre Unterstützung für weitere Ermittlungen im Fall an. Im Rahmen einer Observation von Verdächtigen macht sie ein Apartment ausfindig, das möglicherweise von Kinderschändern bewohnt wird, und findet dort tatsächlich Beweise für einen erfolgten Missbrauch. Ich habe mir immer vorgestellt, dass hier Elfen tanzen. Wie im Märchen. So zu denken, macht mich das zu einem Menschen? Ich will nicht mehr leben. Dann ist aber etwas sehr Seltsames, was da passiert. Sie lernt bei einer Kontrollaktion einen Mann kennen, der ihr absolut ähnlich sieht, der ein Troll ist wie sie. Und mit diesem Mann beginnt ein anderer Strang des Dramas, den ich jetzt nicht verraten möchte, denn dann wäre ja zu viel gesagt über den Film. Den soll man sich schon anschauen und wie gesagt, es lohnt sich. Es ist ein gut gemachter, verstörender, künstlerisch bestimmt wertvoller Film, der Dinge zeigt, die man so noch nie in seinem Leben gesehen hat. Den anderen Film habe ich auf DVD gesehen, der heißt Promised Land und der ist mehr Hollywood-orientiert, aber von den progressiven, Hollywood-Filmen. Der Film heißt Promised Land, ist ein amerikanisches Filmdrama, US-amerikanisch, aus dem Jahr 2012. Gus Van Sant führt hier Regie und die Vorlage zum Drehbuch ist von John Krasinski und Achtung, Matt Damon selber und stammt von Dave Eggers. Die Hauptrollen übernehmen Matt Damon, großartig, dann Frau Frances McDormand, die ist wirklich unbeschreiblich cool und gut, diese Schauspielerin, und John Krasinski. Kurz was zur Handlung. Stephen Butler ist ein erfolgreicher Außendienstmitarbeiter bei Global Cross Power Solutions. Achtung, einer Firma, die sich auf die Förderung von Erdgas mittels Fracking spezialisiert hat. Zusammen mit seiner Arbeitskollegin Sue Thomason soll Butler möglichst viele Schürfrechte in einer schwer von der Wirtschaftskrise getroffenen Region in Pennsylvania erwerben. Butler ist selbst auf dem Land aufgewachsen und kennt daher die Denkweise der Landbevölkerung. Im Glauben an einen leichten Auftrag macht er sich auf den Weg und auch aufgrund der Perspektivlosigkeit der Besitzer glaubt er, es ist leicht, zahlreiche Grundstücke rasch erwerben zu können. Doch in einer kleinen Ortschaft stoßen die beiden auf unerwarteten Widerstand, der von dem Lehrer und früheren Ingenieur Frank Yates angeführt wird. Es geht also um das brutale Thema Fracking, das in den USA wohl, genau wie hier in Europa, immer mehr Bedeutung erlangt, weil es Konzerne gibt, die sich auf die unter dem Boden, unter dem Farmboden, unter den Wohngebieten versteckten Erdgasreserven stürzen und die schürfen wollen. Die Fracking-Methode hatten wir im Niemandsland vor ein paar Jahren schon beschrieben. Da werden unglaublich tiefe Löcher in die Erde gebohrt. Es wird mit Press Luft werden Chemikalien da reingeblasen und das Erdgas wird dadurch aufgefangen und es kann auch zu Erdbeben kommen, wie hier auch in Katalonien an der Küste. Hören wir mal kurz in den Trailer rein. Promised Land. Sie haben dreimal so viel Städte eingesagt wie das Team hinter Ihnen. Wie machen Sie das? Ich komme aus einer Gegend mit viel Landwirtschaft. Traktorrennen, Kühlschubs. Matt Damon, den sieht man da, ist natürlich der gut aussehende Bursche, dem jeder vertraut. Die endliche Idylle war zum Teufel. Ich verkaufe den Leuten die einzige Hoffnung, die ihnen bleibt. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass wir Erdgas nach McKinley bringen. Verrückt, komm aus der Stadt und schon sieht's aus wie in Kentucky. 2 Stunden raus aus jeder Stadt sieht's aus wie in Kentucky. Gehört die Farm dir? Nein. Warum machst du dann die ganze Arbeit? Mit der Unterschrift. Ja, der hat so seine Methoden, der junge Mann. Der holt sich die Leute mit Charme, mit seinem burschikosen Wortwitz und holt sich erstmal einen Vertrag nach dem anderen. Wie gesagt, bis er dann auf Widerstand stößt. Das geht zu leicht. Gibt's hier laut Analyse irgendwelche Ökoaktivisten? Nein. Lassen Sie mich raten. 40, verheiratet, Marketing, 2 Kinder. Ökoaktivisten spielen auch eine Rolle in diesem Film, aber eine andere als man denkt. Und ein großartiges Gespann, Frances McDormand und ja, Matt Damon, über den Mann braucht man ja nichts mehr zu sagen. Kann das allen passieren? Die Stadt wird darüber abstimmen in 3 Wochen. Was ist passiert? Sie sollten rein, das regeln und raus. Steven und ich bekommen das hin, Sir. Ich weiß alles über eure Firma. Ich weiß, was ihr treibt. Ihr glaubt, ihr werdet ganz schlau. Im Vergleich zu dir, ja. Hey, da ist sie ja. Können wir los? Ja. Diese Stadt, dieses Leben, das alles stirbt. Ihr wisst es genau und trotzdem stellt ihr euch quer. Das war's, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Lieber Werner, tschüss. Agur. Tschüss. Bis nächste Woche, Montag, da haben wir dann schon den 25. März und sind mitten im Frühling, der dann wieder sein blaues Band durch die Lüfte flattern lässt. Ciao. Kontrabande FM und Niemandsland bringen in ihrem gemeinsamen Podcast die heutige Sendung unter www.niemandsland.kontrabanda.org ab etwa Mittwochabend und da kann man sie nachhören oder runterladen. Ebenfalls sind wir zu hören auf niemandslandradio.blogspot.com. Adeo, agur, tschüss, werden Sie glücklich. Für 1000 Steine war ich das ungeschützte Ziel, bin fast zerbrochen, hab jeden einzelnen gespürt, die blauen Flecken waren viel zu lang ein Teil von mir. Es wird zwar besser, doch ein paar Narben heilen nie. Ich glaube, ich bin kaputt. Ich muss doch funktionieren. Kannst du mich reparieren? Ich glaube, ich bin kaputt. Ich muss doch funktionieren. Kannst du mich reparieren? Steh hier allein. Lass keinen unter meiner Haut, hab mir eine Mauer aus 1000 Steinen aufgebaut. Doch es gibt eine Stelle, da kann ich durch mein Bollwerk sehen, um drauf zu warten, dass du kommst, um mich nach Haus zu bringen. Ich glaube, ich bin kaputt. Muss doch funktionieren. Kannst du mich reparieren? Ich glaube, ich bin kaputt. Ich muss doch funktionieren. Kannst du mich reparieren? glaube, ich bin kaputt. Ich glaube, ich bin kaputt. Ich glaube, ich bin kaputt. Muss ich denn funktionieren?